Wald in den Leer stehen. Man gibt den Mut an, die neu zu bewohnen. Für den Makler wird das Land nicht mehr lohnt. Nein, das will er nicht machen mit mir. Hilfe, ich rufe Polizei. Junkie und ist doof, die gute Fähre faschelt wie ein Schluck. Dann Rücken sitzt im dürren Kopf, ja, und Batman trägt jetzt Zeitungen auf. Pinocchio sitzt im Knast, Pinocchio sitzt im Knast, an Pazifist gepasst. Pinocchio sitzt im Knast, Pinocchio sitzt im Knast, an Pazifist gepasst. Hey, ihr habt das Märchen ausgemacht. Hey, ihr habt das immer falsch gemacht. Hey, ihr habt das Märchen ausgemacht. Was verdient der Bonus in New York? Wer ist der Partner? Mark von Ort. Jetzt war ich von Gold, bin schon lange der Bonus. Und Sonntagsjäger hat ihn nicht erkannt. Die sieben Zwerge werden von allen gemacht. Superman, was arbeitet so? Für einen neuen Job ist er viel zu dumm. Pinocchio sitzt im Knast. Pinocchio sitzt im Knast. Als Pazifist gefasst. Pinocchio sitzt im Knast. Pinocchio sitzt im Knast. Als Pazifist gefasst. Hey, ihr habt das immer falsch gemacht. Ihr habt das immer falsch gemacht. Ihr habt das Märchen ausgemacht.